Also gehe ich durch die Straßen, alles sieht so anders aus. Jeder Pfad liegt leer verlassen, alles sieht so anders aus. Jeder Pfad liegt leer verlassen, schwarz und kalt scheint jedes Haus. Doch ich gehe durch die Nacht, einsam so dahin. Fühl mich elend und allein, weiß nicht mehr wohin. Einsam und alleine, ohne Ziel und Sinn, geh ich ohne Hoffnung meinen Weg dahin. Suchte nur die Freude, such die Rettung nur, warte auf die Antwort, keine gibt sie mir. Schon am Morgen trieb die Unrast mich mit tiefem Hoffnungsglück, bis befleckt an Leib und Seele, ich suchte einen Weg zurück. Man versprach mir Glück und Glanz, Reichtum dieser Welt. Schon zu Ende ist der Tanz, fort vorbei zerschellt. Einsam und alleine, ohne Ziel und Sinn, geh ich ohne Hoffnung meinen Weg dahin. Suchte nur die Freude, such die Rettung nur, warte auf die Antwort, keine gibt's in mir. Gestern ging ich durch die Straßen, einsam mit der Last dahin. Heute kann ich froh bezeugen, alle Dunkelheit ist hin. Denn ein neuer Tag brach an, ohne Sündenlast. Darf nun frei mit Jesus gehen, fort ist der Ballast. Nie bin ich alleine, seit ich Jesus fand. Gibt auch dir die Antwort, nimmt dich bei der Hand. Geh nicht länger weiter in der Dunkelheit, komm ans Licht der Sonne.